Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Ein wunderschöner Märzmorgen im Jahre des Herrn 1904. Die Sonne war gerade aufgegangen und schien nun herab auf Meereswellen, Strand, Klippen. Und auf zwei Figuren, die über den noch feuchten Sand dahin spazierten. Es waren, Sie werden es sich gedacht haben, Professor Dr. Augustus van Dusen, allerorten gerühmt als Wissenschaftler, als Kriminologe, kurz als die Denkmaschine, und meine Wenigkeit, Hutchinson Hedge, weniger gerühmt, aber doch ganz zufrieden. Das heißt im Allgemeinen, diesmal war ich ausgesprochen sauer. Denn ungerührt von der schönen Umgebung hielt der Professor mir wieder mal eine Moralpredigt. Wie oft, mein lieber Hedge, habe ich es Ihnen nun schon sagen müssen? Na, bestimmt einige hundert Mal. Nikotin, auch in kleinen Quantitäten, ist Gift für den menschlichen Organismus. Es führt ganz ohne Frage zu schweren Lungen- und Gefäßkrankheiten. Ja, zu Herzschlag und Thrombose. Vor allem, wenn man, wie Sie es zu tun pflegen, außerdem auch noch Alkohol konsumiert. Alkohol? Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt, Professor. Was heißt Alkohol? Ich trinke doch nicht irgendwelchen Fusel. Nur allerfeinsten schottischen Whisky. Fusel oder Whisky? Da mag es gewisse Unterschiede im Geschmack geben. Ja, und wie? Für die Wissenschaft ist das jedoch gänzlich ohne Belang. Na, hören Sie. Reden Sie sich nicht heraus, Hedge. Sie sind ein erwachsener Mensch. Allerdings. Zumindest äußerlich. Aber da Sie sich vernünftigen Argumenten beharrlich verschließen, brauchen Sie zu Ihrem eigenen Besten eine feste Hand. Wenn Sie schon Ihren alkoholischen Gelüsten weiterhin frönen wollen, darauf können Sie wetten, Professor. Dann verzichten Sie wenigstens auf Nikotin. Ort dieser unerfreulichen Unterhaltung war die Grand Plage von Biarritz, dem mondänen Badeort, der bekanntlich da liegt, wo Frankreich, Spanien und der Atlantik aneinander stoßen. Van Dusen hatte gerade in Paris zwei Fälle abgeschlossen, den aufsehenerregenden Kinematographenmord und die sensationelle Entführung der Venus von Milo. Beide nicht weiter schwierig, meinte er jedenfalls. Aber sie hatten sich in so kurzer Zeit abgespielt, ohne Atempause, dass selbst ein kriminologisches Energiebündel wie der Professor ein gewisses Erholungsbedürfnis spürte. Deshalb unsere Stippvisite in Biarritz. Aber wie das bei Professor van Dusen so üblich ist, kaum waren wir angekommen, schlitterten wir gleich wieder in einen Fall. Ach, was sage ich? Fall ist viel zu wenig. In eines der unglaublichsten und gefährlichsten Abenteuer, die uns je begegnet sind. Ich meine die Affäre um den Juwelenschatz der Kaiserin Eugenie und um den berüchtigten Superverbrecher Monsieur Fantôme. Geben Sie mir Zigarrenetui. Warum denn? Nun geben Sie schon her. Danke. Ah, Professor! Meine teuren Corona-Coronas! Acht waren noch drin mindestens und Sie werfen sie einfach ins Wasser. Komisches Echo. Das war kein Echo. Vor uns, da hinter der Klippe, ist ein größeres Objekt ins Wasser gestürzt oder auch gestürzt worden. Ein Mensch? Durchaus möglich. Sollten wir nicht mal nachsehen? Gewiss. Gehen Sie nur schon, mein lieber Hedge. Ich werde Ihnen folgen. Wie ich so über den Strand trabte, bog um die Klippen vor uns ein merkwürdiges Gefährt. Eine schwarze Limousine mit schwarz verhangenen Seitenfenstern fuhr auf dem Sand so schnell auf mich zu, dass ich blitzartig zur Seite springen musste und dabei nur noch so gerade aus den Augenwinkeln sehen konnte, dass der Fahrer schwarze Kleidung und eine schwarze Maske trug. Wie ein Spuk raste das Automobil an uns vorbei und verschwand in Richtung Plage Miramar. Ich holte tief Luft, setzte mich wieder in Bewegung und als ich die Klippen passierte, entdeckte ich im flachen Wasser eine reglose Gestalt. Ich blieb stehen. Hinter mir kam der Professor angeschnauft. Was tut man nicht alles aus Nächstenliebe? Nächstenliebe? Nun ja, das auch, aber unter uns, mein lieber Hedge, ich habe eine Ahnung. Hier, sehen Sie? Ja. Die Reifenspuren sind deutlich ausgeprägt. An dieser Stelle hat das mysteriöse schwarze Automobil gehalten. Ja, und jetzt liegt hier ein Toter im Wasser. Sieht ganz nach einem Fall aus, was, Professor? Tatsächlich eine Leiche. Männlich, im mittleren Alter. Tödliche Verletzungen auf den ersten Blick nicht festzustellen. Verstehen Sie nicht darum, Hedge. Machen Sie sich ein bisschen nützlich. Ziehen Sie den Toten aus dem Wasser. Ja, nur helfen Sie doch mal mit. Noch etwas höher, bitte, ja? Ja, so ist es gut. Danke, danke, danke, Alex. Und jetzt drehen Sie ihn um. Was haben wir denn hier? Was meinen Sie, Professor? Seine Hände. Schauen Sie auf seine Hände, Hedge. Das sieht ja furchtbar aus. Fingernägel ausgerissen. Runde Brandwunden, verursacht vermutlich durch glühende Zigarren. Die Zigarren, jetzt könnte ich dringend eine gebrauchen. Ach, meine edlen Corona-Coronas. Kein Zweifel. Der Mann wurde gefoltert. Sehr interessant. Was hält der da krampfhaft in der Rechten? Eine schwarze Halbmaske, wie es scheint. Eine Karnevalsmaske. Moment mal, schwarze Maske, schwarze Kleidung, schwarze Limousine, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da muss ich schon mal was von gehört haben. Gleich, Professor, gleich fällt's mir wieder ein. Darauf, dass Ihnen etwas einfällt, können wir leider nicht warten. Gehen Sie. Na, gehen Sie, verständigen Sie die Polizei. Nicht mehr nötig, Professor. Da sind Sie schon, die Freunde und Helfer. Boulet! Monsieur le Commissaire. Lassen Sie das Gelände absperren. Für den Kriminalisten gibt es nichts Unangenehmeres als unbefugte Personen, die am Tatort alle Spuren durcheinander bringen. Gestatten Sie, Monsieur? Jawohl, Monsieur, ich meine Sie. Ganz offensichtlich haben Sie sich an der Leiche zu schaffen gemacht. Erlauben Sie, Monsieur? Ich bin Professor Van Dusen. Ah, Professor Van Dusen. Kriminologe extraordinaire. Kein anderer. Enchanté. In diesem Falle, cher confrère, sind meine Befürchtungen wohl unberechtigt. Kommissär René Bidet von der Kriminalpolizei des Departements Pyrénées-Bas. Bas? Bas, oui. Unterpyrénées. À votre service. Das Corpus Delicti. Und wo ist die Maske? Woher wissen Sie? Ah, mon ami, un petit oiseau, ein kleiner Vogel, hat es mir zugeflüstert. Durch das Telefon. Sie sind angerufen worden, Kommissar? Von wem? Von derselben Person, die hier den Toten nebst Maske zurückließ. Und diese Maske, Monsieur, diese Maske ist die Maske von Monsieur Fantôme. Natürlich, Monsieur Fantôme. Im Allgemeinen, mein lieber Kommissar, bringe ich herzlich wenig Interesse auf für die rein sensationellen Aspekte der Kriminologie. Doch glaube ich, mich zu erinnern, handelt es sich bei diesem Monsieur Fantôme nicht um einen hierzulande recht berüchtigten Verbrecher? Superverbrecher, würde ich sagen. Eine notorische Gestalt der Unterwelt, nicht wahr? Wie etwa Arsène Lupin, mit welchem ich noch soeben in Paris Gelegenheit hatte, geistig die Klingen zu kreuzen. Oh, kein Vergleich, Monsieur le Professeur, gar kein Vergleich. Gegen Monsieur Fantôme ist Lupin nur ein Orphelin, ein, wie sagt man, Waisenknabe. Lupin stiehlt, Fantôme mordet. Foltern tut er auch. Certainement, mon ami. Monsieur Fantôme ist der Fürst des Schreckens. Der König der Verbrecher, ein Genie. Des Bösen. Genie, ist das nicht ein wenig übertrieben? Pas du tout, cher confrère. Niemand kennt ihn, niemand weiß, wer er ist. Seit Jahren schon treibt er fast ungehindert sein Unwesen. Stets in Schwarz, stets maskiert. Entre nous, die Polizei ist hilflos. Das klingt vielversprechend. Denn wie es scheint, ein würdiger Gegner für einen Professor Dr. Augustus Van Dusen. Und dieser interessante Monsieur Fantôme hat sich telefonisch bei Ihnen gemeldet, Kommissar? Wie, Monsieur le Professeur? Was tut er regelmäßig nach jeder seiner Untaten? Was hat er gesagt? Nur einen Satz. Am Strand, neben dem Rocher du Bastard, liegt ein Toter, der das Zeichen von Monsieur Fantôme trägt. Et voilà! Hier liegt er wirklich, der arme Kerl. Poulet! Monsieur le Commissaire. Lassen Sie ihn ins gerichtsmedizinische Laboratorium schaffen. Oui, mon Commissaire. Falls Sie uns die Ehre geben wollen, an der Obduktion teilzunehmen, Monsieur le Professeur. Aber mit Vergnügen, mein lieber Kommissar. Mit Vergnügen. wenn man ihm anbietet, eine kriminologische Leiche zu zerschnippeln, sagt der Professor niemals nein. Ich amüsierte mich derweilen bei schlechtem Rotwein in der Polizeikantine. Am späten Vormittag holte man mich schließlich ins Büro des Kommissars. Ein Herzschlag, also. Ohne Frage verursacht durch Schock infolge unmenschlicher Folterung. Ihr Monsieur Fantôme wollte, wie ich vermute, mit allen Mitteln etwas erfahren von diesem. Wissen Sie bereits, wie der Tote hieß, Kommissar? Le Pic, Professeur. Bernard Le Pic aus Paris. Beruf? Oh, Frère, da wird es interessant. Très intéressant. Sehen Sie hier. Ein Dokument, das Monsieur Le Pic ausweist als Agenten im Dienst des Finanzministeriums der Französischen Republik. Von Minister Rouvier persönlich unterschrieben und mit einem handschriftlichen Zusatz versehen. Oh, zeigen Sie mal. Inhaber dieses führt einen Auftrag von höchster staatspolitischer Bedeutung aus. Alle Dienststellen werden zu weitestgehender Unterstützung angehalten und verpflichtet. Aha. Unser Freund war also in geheimer Mission. Ganz offensichtlich. Die Frage ist, in welcher? Das, Monsieur, dürfte sich unschwer feststellen lassen. Ja, und wie, Kommissar? Indem wir Minister Rouvier danach fragen. Einfach so? Mais oui, Monsieur, einfach so. Monsieur le Ministre besitzt in Biarritz eine Villa, in welcher er sich häufig aufzuhalten pflegt. So auch jetzt. Und da Le Pics mysteriöser Tod zweifellos in Verbindung steht mit seinem Auftrag, werden wir uns auf der Stelle zur Villa des Ministers begeben. Aber Professeur, um diese Zeit, noch vor dem Déjeuner? Dem Kriminologen, mein lieber Kommissar, schlägt keine Stunde. Auf zu Monsieur Rouvier. Die feudale Villa mit dem schönen Namen Toujours l'Amour lag nahe der Plage Miramar in einem Garten mit direktem Zugang zum Meer. Über unser Auftauchen schien seine Exzellenz, der Herr Minister, nicht gerade begeistert zu sein. Er steckte noch im Schlafrock und hatte sich den Tag offenbar ganz anders vorgestellt. Auf dem Tisch standen Kaviar und Gänseleberpastete. Eine Flasche Champagner schaute aus dem Eiskübel. Und vor all diesen Herrlichkeiten auf dem kleinen Divan am Kamin saß eine höchst angenehm anzusehende junge Dame. Meine Sekretärin, Mademoiselle Chantal de Saint-Clair. Monsieur. Enchanté, Mademoiselle. Monsieur le Ministre, ich bin untröstlich. Wir haben Sie anscheinend bei der Arbeit gestört. Gewissermaßen ja. Aber ein Politiker, nicht wahr, ist stets im Dienst. Also, Kommissar, was gibt es denn so Dringendes? Kommissar Bidet erstattete Bericht und der Minister, der zunächst ziemlich gelangweilt zugehört hatte, wurde allmählich immer interessierter. Mon Dieu, das ist ja ungeheuerlich. Fahren Sie fort, Kommissar. Ich bin fast am Ende, Monsieur le Ministre. In der Annahme, dass keine Zeit zu verlieren sei, begab ich mich eilends zu Ihnen, nachdem ich die Überzeugung gewonnen hatte, nachdem wir, diese beiden Herren und ich, die Überzeugung gewonnen hatten, Le Pic sei in Ausführung einer hochwichtigen Mission ums Leben gekommen. Ich kann doch offen sprechen. Bien sûr. Sie, Professor van Dusen, stehen hoch über nationalen Interessen. Aber ja. Und was Mr. Hedge betrifft... Mr. Hedge wird schweigen. Aber Professor, ich bin doch nun mal Reporter und... habe ich gesagt. Bitte. Bitte, Monsieur le Ministre, sprechen Sie. D'accord. Also hören Sie, Monsieur... Ach, würdest du uns allen ein wenig Champagner einschenken, mein Kind? Ja. Ich meine, Mademoiselle de Saint-Clair. Die charmante Mademoiselle tat, wie ihr geheißen, und Monsieur Rouvier erzählte uns eine ganz unglaubliche Geschichte. Wirklich ein Jammer, dass ich keinen Beitrag für den Daily New Yorker daraus machen durfte. Vor mehr als 30 Jahren regierte in Frankreich bekanntlich Kaiser Napoleon III. Und der hatte eine sehr kluge Frau namens Eugenie. Als Eugenie mitkriegte, dass die kaiserliche Herrlichkeit irgendwann einmal zu Ende gehen würde, beschloss sie, Vorsorge fürs Alter zu treffen. Alles Geld, was sie in die Finger kriegte, legte sie in hochwertigen Edelsteinen an, vorzugsweise in Diamanten, Rubinen und Smaragden. Dann kam der Krieg mit Deutschland, das französische Kaiserreich brach zusammen, Eugenie türmte nach England. Und da lebte sie noch, während ihr Gatte längst das Zeitliche gesegnet hatte. Und sie lebte gar nicht schlecht, durch den Juwelenschatz, den sie beiseite geschafft hatte. Sie hat ihn versteckt, den Schatz, an einem sicheren Ort, vermutlich auf französischem Boden. In England jedenfalls hat sie ihn nicht. Das ist alles, was wir wissen. Aber wir geben uns große Mühe, mehr zu erfahren, denn die Juwelen, das versteht sich, Monsieur, sind und bleiben Eigentum der Französischen Republik. Und die Französische Republik ist keinesfalls gewillt, auf rund 50 Millionen Franc zu verzichten. Donnerwetter! Eine stattliche Summe, Monsieur le Ministre. Durchaus verständlich, dass Sie einen Agenten beauftragt haben, den Schatz zu suchen. Bernard Lipic, so ist es. Einer unserer tüchtigsten Leute. Er ist nach England gefahren und weil er sich als Bonapartist ausgab, der Material für eine Biografie Napoleons III. Sammelt, ist es ihm gelungen, das Vertrauen der Ex-Kaiserin zu gewinnen. Die letzte Nachricht von ihm kam vor einer Woche. Er schrieb, er stehe kurz vor dem Ziel. Und jetzt ist er hier in Biarritz. Tot. Sie haben Lepic nicht hierher bestellt, Monsieur le Ministre? Nein. Und er hat sich auch nicht bei Ihnen gemeldet? Nein. Ich kann nur vermuten, dass er mir seinen Erfolg persönlich mitteilen wollte. Das Telefon, Chantal, würdest du... Aber gern, Maurice. Hallo? Oh, verbinden Sie bitte. Ja, ja, er ist hier. Einen Augenblick für Kommissar Bidet. Wenn Sie gestatten, Monsieur le Ministre. Selbstverständlich. Kommissar Bidet. Was nun diesen Monsieur Fantôme betrifft... Unerklärlich, Professor. Absolut unerklärlich. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie er von Lepics geheimer Mission Wind bekommen haben soll. Nun ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist Fantôme höchst interessiert am Schatz der Kaiserin Eugenie. Lepic ist gestern in Biarritz angekommen mit dem Abendzug... Aus Paris. Er hat sich dann gleich ein Zimmer genommen in einer kleinen Pension draußen in Anglais. Sie gehört einer gewissen Madame Sabot. Dieses Zimmer, Kommissar, sollte unverzüglich einer gründlichen Durchsuchung unterzogen werden. Ganz meiner Meinung, Professor. Monsieur le Ministre, mit Ihrer Erlaubnis würden... Aber so trinken Sie doch wenigstens erst Ihren Champagner aus, Monsieur. Lobenswerter Diensteifer. Kommissar, aber Dienst ist Dienst und Champagner ist Champagner. Ein paar Minuten haben Sie gewiss noch Zeit. Ach, darf ich Sie bitten, Monsieur, mich zu entschuldigen? Ich muss mich zurückziehen. Ein plötzlicher Migräneanfall. Ach, diese grässlichen Mordgeschichten. Oh, aber selbstverständlich, Mademoiselle. Bitte behalten Sie Platz, Monsieur. Ja, wir sehen uns später, Maurice. Wir tranken wohlerzogen aus, plauderten noch ein bisschen mit dem Herrn Minister und brachen dann auf. Die Pension der Madame Sabot lag in einer ruhigen Straße am Rand der Stadt. Ein dümmlich wirkendes Zimmermädchen und ein Dito Hausknecht führten uns in das Zimmer, das der verewigte Monsieur Lepic gemietet hatte. hier bot sich uns ein wüster Anblick. Alles durchwühlt. Jemand war vor uns da, Monsieur le Professeur. Jemand, Kommissar? Seine Visitenkarte liegt vor Ihnen, auf dem Bett. Die Maske. Die Maske des Monsieur Fanton. Kommt mal her, ihr beiden. Wie heißt ihr? Joseph, Monsieur le Commissaire. Josephine, Monsieur le Commissaire. Ihr habt nichts bemerkt? Nichts, Monsieur le Commissaire. Gar nichts, Monsieur le Commissaire. Wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts gehört. Wir wissen nichts. Wir sagen nichts. Ihr Kretins! Was suchen Sie denn noch, Monsieur le Professeur? Wichtige Papiere werden Sie jetzt kaum noch finden. Sagen Sie das nicht, Kommissar. Hier zum Beispiel. Das ist ein Baedeker für Südfrankreich. Ja und? Oder dieses verknitterte Stück Papier, das Mr. Hedge vom Boden aufgelesen hat. Zeigen Sie doch mal. Hm. Sinnloses Gekritzel, was soll das sein? Ein Stickmuster, Kommissar. Oder genauer der Entwurf für eine Kreuzsticharbeit. Die Symbole, die Sie sehen, Kreuze, Striche, Kreise und so weiter, bedeuten jeweils eine andere Farbe. Cher Confrère, sind wir hier in einer kriminalpolizeilichen Untersuchung oder bei einem Handarbeitskurs? Was ist denn hier passiert? Die Chefin. Kann eine anständige Frau nicht mal kurz den Rücken kehren und zum Markt gehen, ohne dass gleich der Teufel los ist? Madame Sabot. Jawohl. Und hab mir nie was zu Schulden kommen lassen. Wer ersetzt mir den Schaden? Sie doch nicht. Und ihr zwei, was steht hier herum? Habt ihr nichts zu tun? An die Arbeit, bisschen Dalli. Jawohl, Chefin. Wie Sie wünschen, Chefin. Kommissar, ja? Sehen Sie hier. Ein Lesezeichen im Baedeker zwischen den Seiten 138 und 139. Hm. Und auf den Seiten Markierungen mit roter Tinte. Schön. Hedge! Professor? Lesen Sie uns den angestrichenen Text vor. Ja, machen wir, Professor. Burg Organza, die romantische Ruine im Schatten des Pic de Barla, bietet im Innern wenig Sehenswertes. Ein gewisses Interesse können die Trümmer lediglich durch die Tatsache gewinnen, dass Kaiser Napoleon III. Und Kaiserin Eugenie, welche sich bekanntlich häufig in Biarritz aufhielten, dort einige Male nächtliche Feste mit Picknick und Feuerwerk zu feiern pflegten. Recht aufschlussreich, Kommissar. Finden Sie nicht? Nach einem kurzen Verhör der wackeren Madame Sabot, die natürlich auch nichts gehört oder gesehen hatte, kehrten wir zurück ins Büro des Kommissars, wo sich eine Expertendiskussion über die gefundenen Hinweise entspann. Was heißt Hinweise? Ich sehe nur einen. Burg Organza. Ganz recht, Monsieur Edge. Burg Organza. Möglicherweise ist der Schatz dort irgendwo versteckt. D'accord, Kommissar. Und was werden Sie jetzt tun? Die Ruine durchsuchen? Cher Professeur, das ist nicht so einfach. Organza liegt nämlich direkt an der Grenze in einem Gebiet, das auch von Spanien beansprucht wird. Völlig zu Unrecht, natürlich. Natürlich. Entrez! Mon Commissaire, eine Routinebefragung hat Folgendes ergeben. Eine Person, auf welche die Beschreibung von Le Pic zutrifft, ist heute früh noch vor Sonnenaufgang am Tor der Villa des Herrn Ministers beobachtet worden. Sehr interessant. Von wem? Von einem Nachbarn, welcher im Garten gymnastische Übungen absolvierte. Gymnastik, merkwürdig. Der Minister hat doch erklärt, Le Pic sei nicht bei ihm gewesen. Fragen Sie ihn noch einmal, Kommissar. Und vergessen Sie nicht, auch die übrigen Nachbarn und die Dienerschaft der Villa zu verhören. Wird sofort erledigt, Cher Confrère. Sie werden mich doch begleiten. Das, mein lieber Kommissar, ist zu meinem Bedauern nicht möglich. Mr. Hedge und ich haben nämlich vor, einen kleinen Ausflug zu unternehmen. Mir war das zwar völlig neu, aber Sie wissen ja, wenn Professor Van Dusen etwas will, dann hat auch sein Assistent zu wollen. Geplant war offenbar ein Ausflug mit Hindernissen, denn ich musste ein paar Sachen einstecken, die man auf eine Spazierfahrt normalerweise nicht mitnimmt. Eine Handlampe, Kerzen und sogar einen Revolver. Ich versuchte auch ein paar Zigarren ins Gepäck zu schmuggeln, aber dabei erwischte mich der Professor. Er schimpfte noch im Zug, mit dem wir am Fluss Nive entlang in Richtung Pyrenäen fuhren. Und wenn ich noch ein einziges Mal Zigarren bei Ihnen entdecken muss, mein lieber Herr Professor! Da, sehen Sie. Lenken Sie nicht ab, Hedge, wenn ich also... Die schwarze Limousine, Professor. Was sagen Sie? Gucken Sie aus dem Fenster, da fährt sie auf der Landstraße. In der Tat, mein lieber Hedge. Und sie fährt wie wir in die Berge. Nur schneller. Schade, die Entfernung ist zu groß. Man kann die Insassen nicht erkennen. Hm. Ah, jetzt ist er weg. Ja. Was meinen Sie, ob Monsieur Fantôme auch unterwegs ist zur Burg Ganza? Das ist durchaus möglich. Und wenn er uns da erwischt, foltert er uns vielleicht auch, wie diesen Lepic? Nun, damit müssen wir rechnen, falls Fantôme weiß, dass wir mehr wissen als er. Auweia. Was wissen wir denn, Professor? Sagen Sie bloß, Ihnen ist schon klar, wo der Schatz versteckt ist. Nun, was die präzise Lokalisierung der Juwelen betrifft, habe ich in der Tat gewisse begründete Vorstellungen. Interessant. Und auch ziemlich beunruhigend, wenn ich an Monsieur Fantôme und seine menschenfreundlichen Methoden dachte. Es kam der Bahnhof von Bidaré. Wir stiegen aus, mieteten zwei Mulis und auf denen ging es über halsbrecherische Pfade immer höher in die Pyrenäen. Ein gewaltiges Panorama. In der Ferne der Pic du Guesqui, der Gora Marquil, der Pic du Parla. In der Nähe kahle Felsen, ein paar dürre Sträucher und plötzlich vor uns am Wegesrand: Halten Sie an, Señores! Lassen Sie sich weissagen von Carmencita! Carmencita, auch das noch. Wo steht denn noch José? Carmencita weiß alles. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir haben es eilig. Treten Sie zur Seite, teuer. Oh, bitte warten, ehrwürdiger Herr, großer Herr, weltberühmter Herr. Bleib doch stehen, du dummes Vieh. Sie kennen mich? Carmencita sieht, Señor. Carmencita sieht große Erfolge in Vergangenheit. Carmencita sieht neuen, großen Erfolg ganz nahe in Zukunft. Carmencita sieht Funke und Blitzen, Edelsteine. Carmencita sieht alte Burg. Ist ja nicht zu glauben, die weiß alles. Oh, reiten Sie weiter, Señores. Glück ist mit Ihnen. So spricht Carmencita. Adios. Damit verschwand sie hinter den Felsen. Wie ich immer sage, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Mir war ein bisschen unheimlich und ein paar Minuten später wurde mir noch unheimlicher. Aus einer Kapelle neben dem Weg hupfte eine bärtige Figur in Kutte und baute sich mit ausgebreiteten Armen direkt vor uns auf. Ein Betrieb war das hier auf dem einsamen Bergpfad. Ruhig, ganz schön. Hören Sie mal, was Sie da machen, ist ein Verstoß gegen Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Weichet von hinnen, Unglückselige. Nicht weiter. Was will der von uns? Was ist das überhaupt für einer? Ein Eremit oder Applicador, wie die lokale Bezeichnung lautet. Niemand betritt ungestraft Burg Urganza. Wisset ihr nicht, dass Geister da selbst umgehen, welche jedweden Störer ihres Friedens gnadenlos verfolgen? Ein bisschen kleiner haben sie es nicht, was? Spottet nur! Auch jener englische Milord verlachte alle Warnungen und verbrachte eine Nacht in der Burg. Mit verzerrtem Antlitz, kaum noch atmend, fand man ihn des Morgens vor dem Tore. Heute weilt er im Irrenhaus. Und der Milord hatte noch Glück, Señores. Erst kürzlich haben die Geister einem Landstreicher das Genick umgedreht. Lasset euch warnen, Fremde, kehret um! Sehet! Schon versinkt die Sonne hinter dem Gora Makil. Die Stunde der Geister ist nahe. Aus dem Wege, mein Bester. Halten Sie uns nicht auf. Hü, hü, Muli, hü. Der Tod fährt eurer auf Burg Urganza. Erst Monsieur Fantôme und jetzt auch noch mörderische Geister. Und ich hab nicht mal eine Zigarre dabei. Mein lieber Hedge, Das abergläubische Geschwätz des guten Mannes hat Sie doch nicht etwa beeindruckt. Oh, nicht die Bohne, Professor. Ich habe bloß Angst. Aber Hedge, welcher Geist würde es wohl wagen, sich mit Professor Van Dusen anzulegen? Trotzdem, in einem kleinen Dorf kaufte ich, als der Professor gerade nicht hinsah, einen Bund Knoblauch. Das soll gut sein gegen Geister. Ferner Streichhölzer und ein paar Zigarren. Natürlich keine Havannas, sowas gab es hier nicht, sondern echte Stinkadores. Eine halbe Stunde später hielten wir vor dem Tor der verfallenen Burg Oganza, die mich lebhaft an Schloss Glenmore im schottischen Hochland erinnerte. Die Sonne war untergegangen. Wind kam auf. Düster und drohend ragten Felsen in den Himmel. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Wir sind am Ziel. Ja. Und was machen wir jetzt, Professor? Aber Hedge, das versteht sich doch von selbst. Wir suchen den Schatz der Kaiserin Eugenie. Und wie? Ganz einfach. Wir steigen von den Maultieren, gehen zum Burgtor und öffnen es. Nicht nötig, Professor. Das Tor geht von selber auf. Ja, so scheint es, mein lieber Hedge. Seltsam. Wirklich seltsam. Das alte, verrottete Holztor öffnete sich vor uns auf wundersame Weise. Wir sahen in eine weite, dunkle Halle, bröckliges Mauerwerk, vermottete Fetzen von Wandteppichen, rostige Reste von Rüstungen, überall Spinnweben, undeutliche Schemen und Schatten, die sich zu bewegen schienen. Wir zündeten die mitgebrachten Kerzen an und traten ein, ich zögernd und vorsichtig, der Professor mit seinem kurzen, aber zielstrebigen Schritt. Da, auf einmal... Professor, das Tor geht wieder zu, auch von ganz alleine. Ob es vielleicht doch Gespenster gibt? Mein lieber Hedge, ganz gegen alle okkulten Bräuche bedienen sich die hier waltenden Geister bei ihrem Tun mechanischer Hilfsmittel. Mechanisch? Wieso? Wie Sie selbst hätten feststellen können, wären Sie vor Angst nicht noch unaufmerksamer gewesen als sonst, werden die Torflügel durch dünne Drähte bewegt, welche zu innen und außen im Holz verschraubten Haken führen. Hinter dem Spuk stecken, wie ich fürchte, ausgesprochen irdische Wesen. Was war das? Ein Luftzug, nichts weiter. Ohne Zweifel hervorgerufen durch ein Gebläse. Die Kerzen sind aus. Professor, wo stecken Sie? Ruhig, Hedge. Hedge? Ja. Bleiben Sie stehen. Machen Sie Ihre Handlampe an. Dagegen dürfte der Spuk machtlos sein. So, sehen Sie? Wir haben wieder Licht. Alles in bester Ordnung. Nein, Professor. Gar nichts ist in Ordnung. Gucken Sie mal nach hinten. Da bewegt sich was. Was weiß es? Ein Gespenst, Professor. Es schwebt auf uns zu. Gut beobachtet, mein lieber Hedge. Eine weiß gekleidete Gestalt, welche sich uns nähert. Was mache ich bloß? War ich denn den Revolver? Ob der überhaupt was nützt? Nicht, wenn es sich tatsächlich um einen Geist handeln sollte. Es sei denn, Sie hätten die Waffe nach Vorschrift der magischen Handbücher mit Silberkugeln geladen. Aber da wir es zweifelsohne mit einem Menschen zu tun haben, unter dem Bento sind deutlich Ledersandalen zu erkennen, wie wir sie erst vor Minuten zu Gesicht bekamen. Der Eremit. Das hat ganz den Anschein. Ziehen Sie den Revolver, Hedge. Ach du lieber Gott. Was ist denn? Ich habe den Revolver draußen in der Satteltasche gelassen und stattdessen den Knoblauch eingesteckt. Vorsichtshalber. Mir fehlen die Worte. Professor, wenn nicht gleich was passiert, hat er uns am Wickel. Hände hoch. Alle miteinander. Professor Van Dusen, Mr. Hedge und auch das vierte Gespenst. Wenn ich bitten darf, wird's bald. Die Sache wurde immer spukier. Erst ein Geist in Weiß und jetzt der schwarze Mann. Eine Gestalt im schwarzen Anzug mit schwarzem Zylinder, schwarzem Bart und schwarzer Maske. Monsieur Fantôme, höchstpersönlich, und neben ihm nicht maskiert zwei, die wir schon kannten. Hausknecht und Zimmermädchen aus der Pension Sabot. Wie das Leben so spielt. Alle drei hielten Revolver in den Händen. In Rekordtempo riss ich die Arme hoch. Der Professor folgte meinem Beispiel. Nur das Gespenst tat nichts dergleichen, sondern rannte mit gerafftem Laken in die hinteren Regionen. Fantôme gab einen Schuss ab. Das Gespenst fing an zu hinken, blieb dann stehen und streckte schließlich auch die Hände in die modrige Luft. Warum nicht gleich so? Wollen doch mal sehen, wer unter der Geisteruniform steckt. La Mouffette, la Gourie, zieht dem Kerl das Bettlaken ab. Jawohl, Chef. Mit Vergnügen, Chef. Aha. Den kennen wir doch. Sieh mal an. Der fromme Eremit Don Ildefonso. Fesseln. Die beiden anderen Herren auch. Und dann ab mit ihnen in die Folterkammer. Mouffette und Gorille, das heißt Stinktier und Gorilla, schnürten uns zusammen wie Postpakete. Dann ging es durch eine schmale Tür in der hinteren Wand, einen Geheimgang mit Gucklöchern entlang und schließlich über eine knarrende Wendeltreppe nach unten. Und dort lag sie vor uns, beleuchtet von zahlreichen schwarzen Kerzen. Die Folterkammer der Burg Urganza. Die Instrumente waren alt, wahrscheinlich stammten sie aus der Zeit der Inquisition, sahen aber noch sehr brauchbar aus. Da gab es Daumenschrauben, Zangen, spanische Birnen, eine eiserne Jungfrau voller rostiger Nägel. Nicht zu vergessen das hochelegante Strickbett. Seien Sie versichert, meine Herren, wir haben keinerlei Hemmungen, dies interessante Instrumentarium an Ihren Personen zu erproben, nicht wahr? Mouffette, Gourie? Im Gegenteil, wir tun es gern. Das Foltern macht uns nämlich Spaß. Allerdings meine Fragen präzise und wahrheitsgetreu beantworten. Sie da, Ildefonso, oder wie Sie heißen, wo befindet sich der Schatz der Eugenie? Reden Sie. Ich weiß nichts, Senor. Welcher Schatz? Welcher Eugenie? Aber mein Bester, wir wissen doch ganz genau, dass der Schatz irgendwo in dieser Burg versteckt ist. Und dass Sie, Verehrtester, ihn im Auftrag der Kaiserin behüten und ihr auf Anweisung ab und zu etwas davon zukommen lassen. Lüg mich nicht an, du Schwein! Wo ist der Schatz? Ein Baske versteht zu schweigen. Sollen wir ihn ein bisschen mit den Daumenschrauben kitzeln? Oder ihm auf kleiner Flamme das Fett auslassen? Ach, das wäre schön. Aber sinnlos. Ich kenne den Typ. Er wird nichts verraten. Halten wir uns nicht länger mit ihm auf. Adios, mein Freund. Damit schoss Monsieur Fantôme kaltblütig den spukenden Eremiten durch den Kopf und wandte sich dann immer noch kühl Fandusen und mir zu. Sie sehen, meine Herren, Monsieur Fantôme scherzt nicht. In der Tat. Mein Scherz war Ihr Mord an Ildefonso nicht. Aber er war eine Riesendummheit. Von wem wollen Sie jetzt das Versteck des Schatzes erfahren? Natürlich von Ihnen, Professor. Sie kennen doch das Versteck. Ich weiß, dass Sie es kennen. Und Sie wissen, dass ich das weiß. Ich weiß. Du weißt? Er sie es weiß. Also los, raus damit. Sie wollen nicht sprechen? Wissen Sie, Professor, ich glaube kaum, dass Sie ebenso standhaft sein werden wie ein baskischer Eremit. Wenn wir diese charmanten Produkte sadistischen Erfindungsgeistes an Ihnen ausprobieren. Warten Sie. Sie sind Geistesmensch, Professor. Sie besitzen Vorstellungskraft. Sehen Sie sich das alte Mosaik an der Wand an. Offensichtlich das Martyrium des heiligen Jakobus oder Santiago, wie die Spanier sagen. Betrachten Sie es aufmerksam, Professor. Hier Zum Beispiel zwickt man dem armen Mann mit glühenden Zangen und hier sägt man ihm schön langsam die Gliedmaßen vom Rumpf. Denken Sie darüber nach. Sie haben die ganze Nacht Zeit dazu. Leben Sie wohl, meine Herren. Bis morgen früh. Dann sehen wir uns wieder. Und so verließen sie uns, Monsieur Fantôme und seine freundlichen Helfer. Stumm lagen wir eine Weile da. Mit allen Anzeichen gespannter Aufmerksamkeit betrachtete der Professor bei Kerzenschein das schaudervolle Marterbild. Hochinteressant. Fällt Ihnen am Mosaik nichts auf, mein lieber Hitch? Klar. Ausgesprochen scheußliche Einzelheiten. Unsinn. Ich meine nicht das Thema oder gar den ästhetischen Eindruck. So, was denn sonst? Die Technik, mein lieber Hitch. Die Technik. Der ideale Ort für technische Studien. Das muss ich schon sagen. Überlegen Sie lieber, wie wir hier rauskommen. Oh, das ist kein Problem. Was Sie nicht sagen. Ich rolle an Sie heran. Greife Ihnen dann mit meinen auf den Rücken gefesselten Händen in die Jackentasche, ja, wo ich nicht nur die Zigarren finde, die Sie sich vorhin heimlich gekauft haben, sondern auch... Ah ja, da. Zündhölzer. Ich ziehe ein Holz aus der Schachtel. Recht mühsam, aber es geht. Entzünde es und brenne damit... Drehen Sie sich bitte um. Das war Wahnsinn. Ihre Handfessel durch. Sie senken mich ja an, Professor. Beißen Sie die Zähne zusammen, Hedge. Halten Sie durch. Es ist zu Ihrem Besten. So geschah es, dass in der Folterkammer schließlich doch noch gefoltert wurde. Mit Feuer und Brand. Gott sei Dank dauerte es nicht allzu lange, bis meine Fesseln durchgeschmort waren. Ich rieb mir die angekohlten Handgelenke, band mir dann die Füße los und befreite Van Dusen. Danke. Aha. Das bestätigt meine Vermutung. Trödeln Sie nicht herum, Professor. Wir sollten machen, dass wir verschwinden. Haben Sie gesehen, was dem toten Eremiten aus der Kutte gefallen ist? Ja, was denn schon? Ist das wichtig? Steine. Edelsteine? Zeigen Sie mal. Das sind ja ganz gewöhnliche Steine, so kleine, viereckige. Ganz recht, mein lieber Hedge. Kleine, viereckige, gewöhnliche Steine. Ach, außerordentlich interessant und aufschlussreich. Finden Sie nicht? Also wissen Sie, Professor, wir sind in Lebensgefahr und Sie spielen mit Steinchen. Den Grund dafür, mein lieber Hedge, werden Sie zu gegebener Zeit erfahren. Gehen Sie jetzt nach oben durch den Geheimgang. Sehen Sie nach, ob die Luft rein ist. Lassen Sie sich dabei nur Zeit. Ich habe hier noch dies und jenes zu erledigen. Sehr wohl war mir nicht, als ich mit meiner Lampe durch dunkle Gänge und verkommene Gemächer schlich und vorsichtig Ausschau hielt nach Gangstern und Gespenstern. Aber ich entdeckte nur Ratten, Spinnen und Fledermäuse. Nach einer guten Stunde kam ich zur Halle zurück. Und da hatte sich inzwischen auch der Professor eingefunden. Wir konnten endlich aufbrechen. Unsere zwei Mulis standen noch immer brav vor dem Tor, neben den frischen Reifenspuren der Phantomlimousine. So schnell es ging, ritten wir in dunkler Nacht über Stock und Stein. Eine ungemütliche Sache, das kann ich Ihnen sagen. Kurz nach Mitternacht saßen wir wieder alle in der Villa des Finanzministers zusammen. Minister Rouvier selbst, seine sogenannte Sekretärin, Kommissar Bindet, Professor Van Dusen und ich. Schenkt den Herren doch ein, Chantal. Ja? Wie war Ihr Ausflug, Professor? Danke, für mich keinen Champagner. Wenn ich um ein wenig Vichy-Wasser bitten dürfte. Aber bitte. Ein durchaus angenehmer Ausflug, Monsieur le Ministre. Mhm. Interessant und sehr abwechslungsreich. Also, wenn Sie mich fragen, abwechslungsreich war es schon, aber angenehm. Hedge. Wir haben uns herumärgern müssen mit Eremiten und Gespenstern und schließlich mit Monsieur Fantôme persönlich. Bedroht sind wir worden, gefangen, gefesselt, gefoltert. Oh. gesenkt und was weiß ich noch. Ist das mein Freund Hedge ist Journalist, die Übertreibung gehört zu seinem Beruf. Aber dieses Mal hat er im Großen und Ganzen recht. Ein wichtiges Ereignis hat er in seiner Aufzählung gar noch vergessen. Ach, was denn? Nun, wir haben beiläufig den Ort entdeckt, an welchem Ex-Kaiserin Eugenie ihre Juwelen verborgen hatte. Puff, das wäre ja ganz neu. Möglich. Meine Herrschaften, in diesem Leinensäckchen, welches ich vor ihrer aller Augen aus meiner linken Jackentasche ziehe, wie ein Kartikel aus dem Zylinder, befindet sich der Schatz der Kaiserin Eugenie. Oh, das ist ja... Darf ich mir die Steine mal ansehen, Maurice? Oh, bitte, bitte. Ja, Professor, warum packen Sie nicht aus? Bitte noch einen Augenblick Geduld, meine Herrschaften. Gestatten Sie mir, dass ich zuvor einige wichtige Fragen Ihrer endgültigen Klärung zuführe. Also ich bin gespannt, Monsieur le Professeur. Wo war der Schatz? Wie haben Sie das Versteck entdeckt? Wodurch bitte, bitte, Kommissar, eines nach dem anderen. Ja. Ich beginne mit der Lokalisierung der Juwelen, ein, wie ich vorausschicken möchte, im Grunde höchst einfaches Rechenexempel nach dem Prinzip... 2 + 2 = 4. Hedge, bitte. Danke, mein lieber Hedge. Den ersten wichtigen Hinweis gab uns der unglückliche Lepic durch die Markierungen in seinem Baedeker. Die Steine mussten sich auf der Burg Urganza befinden. Auch der zweite Hinweis stammt von Lepic. Ich meine den Entwurf für ein Stickbild in Kreuzstichtechnik. Mir war bekannt, dass sich Ex-Kaiserin Eugenie seit frühester Jugend besonders gern und intensiv mit der Anfertigung von Handarbeiten zu beschäftigen pflegte. Lag da nicht die Vermutung nahe, sie habe den Lageplan des Schatzes in Form eines Stickmusters verschlüsselt? Die Vermutung wurde zur Gewissheit, als ich das Original des Stickentwurfs zu Gesicht bekam. Das Mosaik in der Folterkammer der Burg, worauf das Martyrium des heiligen Jakobus dargestellt war. Jedem einzelnen Mosaikstein entsprach ein Symbol auf dem Stickmuster. Welches Symbol für die zwischen den gewöhnlichen Steinen eingefügten Juwelen stand, dies festzustellen, die Edelsteine herauszulösen und in einem Säckchen zu sammeln, war keine allzu schwierige Aufgabe. Ich unterzog mich ihr, während Mr. Hedge anderweitig beschäftigt war. Ach so. Ja, aber was ich nicht verstehe, die Mosaiksteine, die der Eremit bei sich hatte, was haben die mit der Sache zu tun? Aber Hedge, Ildefonso hatte die Aufgabe, den Schatz zu bewachen, notfalls als Gespenst. Und wenn es nötig war, für seine Herrin einige Juwelen herauszubrechen. Diese Juwelen mussten selbstverständlich ersetzt werden durch normale, viereckige Mosaiksteine. Kommen wir nun zum zweiten Problem, zu Monsieur Fantôme. Ganz ohne Zweifel war der Verbrecher über Lepics Mission informiert. Er hat ihn in Biarritz abgefangen, sein Zimmer durchsucht, ihn gefoltert. Aber durch den vorzeitigen Tod seines Opfers gelang es ihm nicht, in Erfahrung zu bringen, was er wissen wollte. Woher kannte Fantôme Lepics Auftrag? Woher wusste er, dass Lepic das Geheimnis des Schatzes aufgeklärt hatte und sich anschickte, über seinen Erfolg Meldung zu erstatten? Kommissar Bidet? Monsieur le Professeur. Haben Sie in der Zwischenzeit feststellen können, ob Lepic sich tatsächlich am frühen Morgen an oder in dieser Villa aufgehalten hat? Oui, Monsieur le Professeur. Lepic hat die Villa betreten. Die Aussagen der Diener und Nachbarn sind eindeutig. Aber das kann nicht stimmen. Lepic war nicht bei mir. Das müsste ich doch wissen. Ein hochinteressanter Widerspruch, Monsieur le Ministre. Wer wusste wohl besser Bescheid über Lepics Auftrag als Sie, der Sie ihn ausgeschickt haben? Ich verstehe nicht. Was soll das heißen? Der Minister. Der Minister ist Monsieur Fantôme. Aber das ist doch... Das wäre im Prinzip nicht unwahrscheinlicher, als wenn Sie selbst Fantôme wären, mein lieber Kommissar. Oder von mir aus auch der Präsident der Französischen Republik. Aber Finanzminister Maurice Auvier ist nicht Fantôme. Natürlich nicht. Er ist nur ein wenig indiskret und bitte? Neigt dazu, im trauten Zwiegespräch das ein oder andere Dienstgeheimnis auszuplaudern. Ja, aber wer ist denn nun Monsieur Fantôme? Die Frage, mein lieber Hedge, ist falsch gestellt. Es gibt keinen Monsieur Fantôme. Das unbestechliche Auge des Anatomen lässt sich nicht täuschen. Monsieur Fantôme ist in Wahrheit Madame oder auch Mademoiselle Fantôme. Eine Frau? Eine Frau? Eine Frau ist eine Frau. So ist es. Ist eine Frau ist eine Frau. Hedge. Eine Frau. In insgesamt 4 Rollen ist sie uns gegenübergetreten. Als Fantôme, als Pensionswirtin Sabot, die uns beim Baedeker-Studium über die Schulter sah, Carmencita, die uns durch ihr Wahrsagen überreden wollte, die Expedition nach Oganza fortzusetzen. Ich, Professor Dr. Augustus von Dusen, sollte für Sie die Kastanien aus dem Feuer, sprich die Juwelen aus Ihrem Versteck holen. Und? Bitte? 4 Rollen, haben Sie gesagt. Muss ich es noch aussprechen? Die 4. Rolle des Phantoms ist natürlich Mademoiselle de Saint-Clair. Chantal? Sie hat sich in ihr Vertrauen geschlichen, Monsieur le Ministre, als, sagen wir, Hausfreundin, um sich den Schatz der Kaiserin anzueignen. Mit ihr hat der nichtsahnende Lepic gesprochen, als er in der Frühe ihre Villa aufsuchte. Nicht mit Ihnen, Monsieur le Ministre, und hat sich so selbst seiner Mörderin ausgeliefert. Ich kann es nicht fassen. Gut kombiniert, Professor, aber nicht gut genug. Glauben Sie wirklich, Phantom sei auf derartige Überraschungen nicht vorbereitet? Keine Bewegung, sonst mache ich mit meiner Derringer 7 aus Ihnen. Das gilt auch für dich, Maurice. Bitte? Alter Trottel. Oh, und glauben Sie, Mademoiselle, Madame... Sagen Sie einfach Phantom. Glauben Sie, wir seien nicht auch auf Überraschungen eingestellt? Pfeifen Sie, Kommissar. Das Haus ist umstellt, Phantom. Und über die Terrasse hinter Ihnen werden sogleich 2 Gendarmen mit schussbereiten Pistolen den Raum betreten. Da sind sie schon. Irrtum, alter Ziegenbock. Wir sehen zwar so aus. Aber Bullen sind wir nicht. Die Uniformen haben wir uns gepumpt. Das Besitzer brauchen Sie gerade nicht. Die schwimmen nämlich im Meer herum. Kann man denn mit gefesselten Händen schwimmen, Muffet? Ich glaube nicht, Guri. Alles bereit? Jawohl, Chefin. Bestens, Chefin. Dann wollen wir uns verabschieden. Ach, bevor ich es vergesse, darf ich um das Beutelchen bitten, Professor? Oder? Bitte, Madame. Danke sehr. Wie ein Lämpchen lieferte Van Dusen den Schatz aus. Phantom und ihre 2 Satelliten zogen rückwärts ab über die Terrasse in den Garten bis zum Steg am Meer. Und hier tauchte plötzlich eine schwarze Kuppel aus dem Wasser auf. Eine Luke öffnete sich. Die Verbrecher stiegen über. Phantom zuletzt. Ein Unterseeboot! Leben Sie wohl, Monsieur! Und ganz besonders Sie, Professor Van Dusen! Glauben Sie mir, wir sehen uns wieder! Klappe zu. U-Boot mit Phantom weg. Wir haben sie übrigens tatsächlich später wiedergesehen. Weit weg von Biarritz, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie Ihnen mal. Zurück zu uns, die wir im Garten herumstanden, wie bestellt und nicht abgeholt. Bidet trillerte wie ein Philharmoniker, der Minister und ich guckten uns verdutzt an. Und was tat der Professor? Der lächelte stillvergnügt, griff in die Tasche und holte ein 2. Leinsäckchen heraus. Selbstverständlich habe ich einen solchen Ausgang der Affäre einkalkuliert, meine Herren. Man weiß doch, Phantom hat stets eine unerwartete Rettungsmöglichkeit bei der Hand. Hier, meine Herren, sehen Sie den wahren Schatz der Kaiserin. Oh, tatsächlich, ja. Diamanten, Rubine, Smaragd. Herr Professor, die Französische Republik ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Nicht der Rede wert, Monsieur le Ministre. Und was war im ersten Beutel? Ganz normale Mosaiksteine. Bereit sein ist alles. Großartig. Nichts Besonderes für einen Professor Van Dusen. Was tun Sie da, Hedge? Sehen Sie doch, Professor. Ich rauche eine Corona Corona. Aber das ist doch... Mein lieber Professor, denken Sie an die Folterkammer auf Burg Oganza. Was hat Sie da gerettet? Die unbezwingliche Leidenschaft Ihres Freundes Hedge. Für Zigarren. Und sonst hätte Phantom sie Daumen geschraubt, gezwickt, langgezogen, angeschmort, mit der eisernen Jungfrau verheiratet und was nicht noch alles. Nicht wahr? Sie sagen ja gar nichts. Ihnen ist doch nicht etwa die Spucke weggeblieben?